Dunkler. Es sind meine Flöhe, der Zitronenlüfter. Die verdammten Flöhe. Und sind sie endlich raus. Sie benutzen dann bald nur nicht Jahre aus. Ich hasse sie mal aus. Ich sehe Flöhe einfach aus jedem Ort. Ich sehe Flöhe einfach an jeden Ort. Blümchen, Pumpürchen!